Kapitel 71 Relativsätze 2 Beispiel Ich gehe mit einem Freund ins Kino. Wie heißt der Freund, mit dem du ins Kino gehst? Wie heißt der Freund, mit dem du ins Kino gehst? Wie heißt der Freund, mit dem du ins Kino gehst? Und jetzt sie. Ich gehe mit einem Freund ins Kino. Wie heißt der Freund, mit dem du ins Kino gehst? Ich gehe zu einem neuen Friseur. Wie heißt der Friseur, zu dem du gehst? Ich kaufe Blumen für eine Kollegin. Wie heißt die Kollegin, für die du Blumen kaufst? Ich arbeite bei einer bekannten Firma. Wie heißt die Firma, bei der du arbeitest? Ich spiele mit meinen Freunden Tennis. Wie heißen die Freunde, mit denen du Tennis spielst? Ich kaufe in einem guten Geschäft ein. Wie heißt das Geschäft, in dem du einkaufst? Ich fahre in ein schickes Hotel. Wie heißt das Hotel, in das du fährst? Ich wohne bei netten Leuten. Wie heißen die Leute, bei denen du wohnst?